Kann eine Generation von reichen Erben dem Hedonismus widerstehen? Kann eine Demokratie der Selbstkorruption entkommen durch den Verkauf des Wahlrechts als Linsengericht, durch sein Brandopfer auf dem Altar des bürokratischen Umverteilungsleviathans? Kann der sich über ein bis zwei Generationen erstreckende Zyklus des Aufstiegs und Abstiegs der freiheitlichen Ordnung so gestaltet werden, dass das Wissen um Wert und Kraft der Freiheit nicht jedes Mal von Grund auf neu erlernt werden muss? Und wenn ja, wie müsste eine solche Durchbrechung eines jahrtausendealten zivilisatorischen Rhythmus aussehen? Ist das nicht utopisch? Utopia war bisher immer die Domäne der Sozialisten. Ihr Idealstaat entstand immer auf dem Reißbrett. Deswegen hat er in allen seinen großen und kleinen, kurz wie langlebigen Ausprägungen den Charakter einer Kaserne. Quadratisch praktisch gut. Der Mensch in Reih und Glied, reduziert auf ein Zahnrad. Nicht der Kapitalismus, nein, der Sozialismus hat den Taylorismus, die Abzählung der Sekunden, die Normierung des Tagesablaufs, die Unterwerfung unter ein gemeinsames, in Wahrheit aber von wenigen dekretiertes Ziel zur Kunstform erhoben. Wer die mannigfaltigen Ausprägungen dieser Hölle auf Erden in ihren über 4000 Jahre Menschheitsgeschichte immer nur grauen, mörderischen und öden Varianten studieren möchte, wird bei Igor Schafarewitsch fündig. Der freiheitlich denkende Mensch hingegen sieht die Gesellschaft in einem ewigen, freien, die spontane Ordnung gebärenden Suchprozess. Darin liegt ja gerade die Größe der Freiheit als Gesellschaftssystem. Sie ersetzt das Wissen, das Können, die Fantasie, die Kreativität eines nur Einzelnen durch das Wissen und Können, die Fantasie und die Kreativität von Millionen. Wenn wir dennoch eine Utopie der Freiheit denken wollen, so müssen wir uns daher beschränken. Wir wollen den Rückfall in die Knechtschaft verhindern, aber wir wollen nicht den gesellschaftlichen Suchprozess nach immer neuen und besseren Lösungen behindern. Das Grundprinzip einer solchen Ordnung ist die Begrenzung von Macht. Das betrifft nicht nur die Macht des Einzelnen als Inhaber politischer Ämter, es betrifft auch die Macht der Mehrheit. Das Schreiben von Verfassungen dient seit Beginn der Staatstheoretiker Griechenlands nur diesem einen Zweck, der Beschränkung und Selbstbeschränkung jedes Einzelnen in seiner Fähigkeit, Macht über andere auszuüben. Die Mittel der Wahl waren in der Vergangenheit Wahlrecht, Gewaltenteilung und Rechtsstaat. Das Recht bindet jeden, auch die Regierung. So sollte es jedenfalls sein. Roland Bader definierte eine freiheitliche Ordnung einmal als vor allem durch das Recht charakterisiert, in Ruhe gelassen zu werden. Nicht die Masse, sondern das Individuum ist die Keimzelle und der Baustein einer freien Gesellschaft. Das bedeutet, dass jede Entscheidung möglichst nahe am Individuum zu fallen hat. Nur was der Einzelne nicht in freier Selbstbestimmung und im direkten Austausch mit anderen selbst regeln kann, sollte an eine zunächst kleine, überschaubare Gemeinschaft, nämlich die Kommunen, übertragen werden. Nur was die Kommunen nicht können, sollte Ländersache sein. Nur was die Länder nicht können, sollte Bundessache sein.